Dialoge, Seite 85. Hier befinden sich die blinde Macht, die die Mittel liefert, alles ungestraft zu tun. Hier ist das Ansehen, hier der Name, der alles decken wird. Wahrlich, das Volk wird sich verdammt wenig um deine Rechtsfiktionen und verfassungsmäßigen Bürgschaften kümmern. Ich habe unter die Parteien Ruhe gebracht, und nun sollst du sehen, wie ich weiter vorgehen werde.